Kundgabe 5719. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.07.1953. Glaubenskraft. Antichrist. Gegenarbeit. Eine kräftige Gegenarbeit muss geleistet werden, wenn der Antichrist das letzte Werk beginnt. Jegliches geistige Streben zu unterbinden, wenn er offensichtlich arbeitet gegen Gott, wenn er jeglichen christlichen Glauben auszurotten sucht und seine Gesinnung also deutlich erkenntlich ist, als gegen Christus gerichtet. Dann müssen alle Kräfte tätig werden im Himmel und auf Erden, denn dann setzt der schwerste Kampf ein, den die Gemeinde Jesu Christi je erlebt hat. Dann beginnt der letzte Glaubenskampf, der das Ende einleitet und der mit aller Härte und Brutalität geführt wird, weil der Satan selbst sich gegen Gott erhebt, um ihn zu stürzen und sich auf seinen Thron zu erheben. Dann aber werden auch alle Diener Gottes auf Erden größte Unterstützung finden von Seiten der Lichtwelt. Denn dann muss emsige Arbeit geleistet werden, um alle Angriffe des Feindes zu entkräften, um Jesus Christus offen zu verkünden und zu bekennen vor der Welt. Dann gibt es kein verstecktes Spiel mehr. Und dann wird es sich zeigen, wer den Glauben und die Liebe hat zu Gott, wer so stark ist, dass er Jesus Christus als seinen einzigen Herrn anerkennt und die Anordnungen der Gegenmacht nicht fürchtet. Dann wird jeder Verkünder der göttlichen Liebelehre des Wortes Gottes doppelt gesegnet sein, denn dann leistet er eine gar dringliche Arbeit. Er kündet von Gott mit Überzeugung, der verleugnet werden soll. Er streitet für ihn und fürchtet nicht, die ihn dafür mit dem Tode bedrohen. Eine solche Arbeit aber kann nur der leisten, der in der Erkenntnis steht, der um alles weiß und auch um die Anzeichen des Endes und der darum nicht anders kann, als für Jesus Christus und sein Erlösungswerk einzutreten, weil er von seiner Liebe und Gnade erfasst ist und sein Wirken spürt und weil ihm dies eine Kraft gibt, die ihn zu allem fähig macht, auch zum offenen Bekenntnis seines Glaubens, das ihm das bitterste Erdenlos einträgt. Er achtet des Schweren nicht, weil er wissend geworden ist und nichts mehr fürchtet auf dieser Welt, weil er den rechten Herrn erkannt hat und für ihn auch freudig sein irdisches Leben hingibt. Die Gegenarbeit, die von den Streitern Gottes gefordert wird, ist aufklärend zu wirken. Wo Zweifel bestehen, zu werben um die Seelen, dass sie sich Jesus Christus verschreiben möchten, der ihrer aller Retter und Heiland ist und der sie auch aus irdischer Not und Drangsal befreien wird, wenn das Ende gekommen ist. Ihre Arbeit besteht darin, die erkannte Wahrheit zu verbreiten und mutig aufzutreten gegen Verleumder und Lästerer, gegen Vertreter von Irrlehren, gegen alle, die der Lehre Christi feindlich gesinnt sind. Ihre Aufgabe besteht darin, Licht zu verbreiten, weil dunkle Geistesnacht die Menschen umfängt. Und es wird auch dann noch Menschen geben, die unschlüssig sind, wohin sie sich wenden sollen. Und denen Gott so hinzustellen, wie er wirklich ist, gehört gleichfalls zu der Arbeit für das Reich Gottes. Denn die reine Wahrheit kann und wird auf ein wahrheitsverlangendes Herz auch ihre Wirkung nicht verfehlen. Und es geht um die wenigen Unschlüssigen, die besonders liebevoll behandelt werden müssen, um sich in euer Lager zu schlagen und euch Freunde zu werden, statt Feinde. Der Antichrist wird Waffen anwenden im letzten Glaubenskampf, die jegliche Liebe vermissen lassen. Ihr aber sollet auch kämpfen mit allem Eifer, jedoch mit Waffen der Liebe. Ihr sollt ihnen das zu vermitteln suchen, was ihr selbst besitzet, was ihr von Gott empfangen habt. Sein Wort, das wirken wird auf jeden nach seinem Willen. Wer ernstlich Licht begehrt, dem wird es werden. Und wer Licht besitzet, der weiß auch, wie er sich verhalten muss in den Tagen, da der Gegner Gottes wütet und alle Seelen an sich zu reißen sucht. Der Kampf wird wohl sehr ungleich sein, denn ihr seid nur eine kleine Schar, eure Gegner aber sind in Massen. Doch ihr habet wahrlich mehr Kraft, denn ihr empfanget sie von Gott direkt. Und diese Kraft kann die ärgsten Feinde besiegen. Ihr könnet durch starken Glauben auch dem Gegner ein Zeugnis ablegen von mir und meiner Macht. Und ihr könnet dadurch auch die fein durchdachten Pläne des Gegners von Gott zunichte machen. Denn die Kraft des Glaubens bezeuget Gott offensichtlich. Die Kraft des Glaubens kann auch noch vor dem Ende eure Feinde besiegen und sie können sich euch freiwillig gefangen geben. Sie können in euer Lager hinüberwechseln und gerettet sein auf ewig. Amen.